dieses Bild, das Franz Neumann in seinem sehr konkret untersuchenden Buch Behemoth, wir hatten es neulich auf unserem Seminar über Antikapitalismus-Fantasien der Nazis, sprich Antisemitismus, rechts und links, haben wir das auch nochmal gewürdigt, dieses Buch Behemoth, und auch seine Leerstellen gegenüber der Shoah, seine Blindfleck gegenüber der Shoah herausgearbeitet. Aber Franz Neumann hat als die eigentliche Leistung des NS zeigen können in Behemoth, dass es um die ideologische, könnte man sagen, Leistung, um dieses Bild des Prolet-Arias ging. In diesem Bilde des Prolet-Arias, das lese ich einfach der Einfachheit halber nochmal, es ist jetzt eine, sozusagen eine Ebene, das ist jetzt nicht die ganze fertige, wunderbare, durchrationalisierte Analyse des AS, überhaupt nicht, die Forschung hat ja überhaupt noch nicht richtig begonnen, die eigenständige Forschung. Das würde ungefähr so zu skizzieren sein. Pardon. Hier. Ja, ich lese einfach mal den Abschnitt, der ausgeht von dem, was wir sehen müssen, dass Adorno eine gigantische Verschiebung festgestellt hat, schon 1940. Wir zitieren das immer wieder an verschiedenen Stellen, dass er an Horkheimer schreibt, wir beobachten hier, das war also unmittelbar vor der Shoah oder bei Beginn der Planung der Shoah auch, es begann ja lange vor der Wannsee-Konferenz, wie wir heute wissen, eben und setzte dann direkt auch der Entschluss dieser Vernichtung, dieses Vernichtungswerk, die Vernichtungsindustrie war ja schon mit dem Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion spruchreif. Und damals, in dieser Zeit, nach den Reichspogromnacht und so weiter, da hat Adorno das so zusammengefasst, dass er sagte, hier ist eine ungeheure Verschiebung offenbar eingetreten. Ich zitiere das noch einmal, man kann sich das nicht oft genug vor Augen halten, wie hellglasichtig Adorno und Horkheimer waren. Oftmals, so schreibt Adorno am 5.8.1940, kommt es mir vor, als wäre all das, was wir unter dem Aspekt des Proletariats zu sehen gewohnt waren, heute in furchtbarer Konzentration auf die Juden übergegangen. Ich frage mich, ob wir nicht die Dinge, die wir eigentlich sagen wollen, und wir wissen ja, dass sie mit ihren Projekten eben für die Revolution des Proletariats, für die kommunistische Revolution, dass das ist, was sie zu sagen hatten, das ist also noch ein Briefwerk, Adorno, Horkheimer, ein Briefwechsel und Benjamin immer wieder, das ist ja, was wir sagen wollen, wann können wir das endlich sagen, wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, dann können wir das vielleicht endlich sagen, ja. Ich frage nicht, ob wir nicht die Dinge, die wir eigentlich sagen wollen, im Zusammenhang mit den Juden sagen sollten, die den Gegenpunkt zur Konzentration der Macht darstellen. Und damit hat er mit seiner ungeheuren, da würde ich auch sagen, genialen Sensibilität diese Verschiebung diagnostiziert. Und das haben wir dann so ausgedrückt in Bezug jetzt auf die SI, Spektakeltheorie, diese Verschiebung, von der das alles ausging. Die SI verkannte, was Adorno im Angesicht der beginnenden Shoah diagnostiziert hatte, die gigantische epochale Verschiebung, die mit der ab 1933 in Deutschland gelingenden antisemitischen Verdunkelung und Verdrängung des Proletariats als dem Gegenpunkt zur Konzentration der Macht, in der bisherigen Revolutionstheorie und auch den revolutionären Anläufen und Selbstgefühl, und seine Ersetzung durch was? Durch das Bild von dem Weltfeind Judentum als den Gegenpunkt zur Macht. Und das Vernichtungsobjekt der kapitalistisch-proletarisch verklammerten Volksgemeinschaft, sogenannten, zustande gebracht worden war. Und nicht nur sogenannten, sondern auch in aktu Volksgemeinschaft. Damit übersah die SI auch die doppelte Abspaltung. Doppelte Abspaltung. Erstens, ein Teil des Weltproletariats, es ist sowieso falsch, immer von der deutschen Arbeiterklasse zu sprechen. Es gibt das Weltproletariat und es gibt die, die es nach Deutschland verschlagen hat, die hier hängen oder die hier migriert sind und sonst wie. Und es gibt nicht die deutsche Arbeiterklasse, selbst schon so eine nationalistische Fiktion. Ein Teil des Weltproletariats, nämlich in Deutschland, spaltete sich von diesem, vom Weltproletariat, konterrevolutionär ab, nämlich als die deutsche Revolution, so nannte sich der NS, des NS im Bild der Prolet-Arier, wie Franz Neumann das nannte. Und die sind ja auf alle Völker, die gegen die Plutokraten, die angloamerikanischen und letztendlich jüdischen Plutokraten und deren Weltherrschaft und Weltverschwörung in Stellung gebracht werden sollen durch diese höchsten Proletariermacht durch Deutschland, durch das Reich. Zweitens, durch die Unterwerfung unter die Identität, ist nämlich die spektakulären Bilder, der gute deutsche Arbeiter, der anständige deutsche Bürger und aktive Volksgenossen, als Selbstbild, das sind jetzt nur Beispiele für diese Selbstbilder, die wir vorfinden, spalteten sie sozialpsychologisch das Bild vom revolutionären Proletariat, das sie ja in der bis in die KPD-Zeit noch hochtrugen, auch spektakulär hochgradig, wenn man sich das anguckt, spalteten sie das Bild vom so revolutionären Proletariat sozialpsychologisch aus sich selber endgültig ab. Und mit diesem Bild vom revolutionären Proletariat verbinden sich die Bilder der Subversion, Revolution, des Kosmopolitismus, des Marxismus, der Intellektualität, der kritischen Zersetzung des Bestehenden, kurz der Negativität. Und dieses Negativität als Selbstbild eines Teils der Arbeiterklasse, die in Deutschland leben musste, projizierten sie als Wahnbild auf die Juden, dieses Phantasma, um es überblendet mit dem Wahnbild, und das ist die Leistung des NS, überblendet mit dem Wahnbild von den Geldmenschen, dem Finanzjudentum und der abstrakten Arbeit, sowie aller Nichtarbeit, der Jude letzten Endes als die Nichtarbeit, war auch schon der Rede von Hitler 1920, also der Vorstellung von der Bourgeoisie und der ganzen unbegriffenen Widersprüchlichkeit des Kapitalismus in Gestalt der als jüdisch selektierten Menschen physisch zu vernichten. Das massenmörderisch spektakuläre Bild vom Weltjudentum war stets antikapitalistisch und antikommunistisch überdeterminiert. Der Antisemitismus als moderne Weltanschauung in diesem Bilde systematisch in sich geschlossen. Und das ist eigentlich der Ansatzpunkt, ich will hier nicht weiterlesen, man muss das mal darüber streiten, man muss das mal kritisieren, was wir da für eine These wagen. Das näher, tiefer, fetischkritisch mit einer größeren Tiefenschärfe und Genauigkeit zu analysieren und zugleich in ein Theorie-Praxis-Verhältnis zu vermitteln, dass wir selber experimentell in der Unterstützung, also in dem Versuch, den vierten kategorischen Imperativ, die Parteinahme für den Staat Israel, zugleich als, das kommt auf das Wie an, als eine neu zu erfindende Form aktionaler Praxis, experimenteller Praxis, getragen oder parallel zu einer ebenfalls neu zu erfindenden Art von assoziierter, kollektiver, nicht bloß universitärer, theoretischer Praxis. Das in so eine Verbindung zu bringen, das sind die zwei, wenn man sagen, Posten für eine Weiterentwicklung der kritischen Theorie insgesamt, die ich bei der SI aktualisierbar sehe. Thank you.